Scheiß, doch dann kommt mir die Idee. Du siehst, was du hast und du bist, was du kriegst. Wir fahren vom Flaschenfahren in Urlaub. Wertschöpfung aller neuester Art. Mein Reichtum ist unendlich groß. Mein Reichtum ist unendlich groß. Wir fahren vom Flaschenfahren. Wir fahren vom Flaschenfahren in Urlaub. Flaschen, die bei uns in der Küche rumgammeln, in Plastiktüten, gehen damit zum Kiosk an der Ecke und davon fahren wir in Urlaub.